Was tun, wenn Ihr Kind verschwunden ist? Bleiben Sie ruhig, handeln Sie sofort. Suchen Sie in Haus, Garten und an vertrauten Orten. Fragen Sie Nachbarn und Freunde. Rufen Sie umgehend die Polizei. Bereithalten, Alter, Größe, Kleidung, Haarfarbe und ein aktuelles Foto. Rufen Sie auch die Hotline 116000 für vermisste Kinder an. Bleiben Sie erreichbar. Sobald Ihr Kind zurück ist, informieren Sie die Polizei.